Einheit 11. Übung 1b. 1. Frau Schmidt, haben Sie den Bericht über das Projekt mit der Firma Rutten schon geschrieben? Er muss spätestens heute Abend fertig sein. Ich bin fast fertig. Ich habe allerdings eine Frage. Soll ich hier in der... 2. Guten Tag, ich komme von den Stadtwerken Unterrode. Ich muss Ihren Zählerstand ablesen. Kommen Sie herein. Ich wollte jetzt zur Arbeit gehen. Ich dachte, Sie kommen zwischen 9 und 10 Uhr. Tut mir leid, aber wir hatten Probleme mit unserem Fahrzeug. 3. Hallo Chef, hier spricht Mustafa. Hallo Mustafa, was gibt's? Habt ihr die Möbel schon an den Kunden ausgeliefert? Nein, deshalb rufe ich an. Es gibt ein Problem. Herr Müller ist nicht zu Hause. Wir sollten doch die Möbel heute zwischen 14 und 16 Uhr anliefern, oder? Einen Moment, ich schau noch mal nach. Richtig, das war der Termin. Was sollen wir jetzt tun, Chef? Am besten, ihr ruft noch mal da an. 4. Wird der Maler heute noch fertig? Sie wissen ja, das Fenster muss auch noch eingebaut werden, denn der Bodenleger kommt übermorgen und verlegt den Teppichboden. Den Termin können wir auf keinen Fall verschieben. Das ist kein Problem. Hakan streicht noch heute die eine Wand dort und morgen früh wird das Fenster eingebaut. Das dauert nicht lange. Sie können sich auf uns verlassen. Dann bin ich ja beruhigt. Wir müssen die Wohnung pünktlich übergeben. Das haben wir vertraglich zugesagt. 5. Guten Tag, Sie sprechen mit Ralf Stegner. Hallo, Tina Strunz hier. Könnte ich bitte mit Herrn Baum sprechen? Tut mir leid, er ist in einer Besprechung. Kann ich ihm etwas ausrichten? Ja, wir haben heute einen Termin um 11 Uhr. Ich stecke aber leider im Stau und komme wahrscheinlich eine halbe Stunde zu spät. Ich sage es ihm. Vielen Dank. Auf Wiederhören.